Nachdem Gregor und seine Frau die furchtbare Wahrheit erkannt haben, dass sie, seine Frau, auch seine Mutter ist und sie sich in verzweifelter Reue voneinander trennen, da ist er seinen Bußweg gegangen, dürftig gekleidet und bequeme Straßen und Pfade vermeidend und kommt schließlich also an das Häuschen, an die Hütte eines Fischers, bittet um Unterkunft und wird von diesem Fischer mit brutalen Worten verjagt, bis die Frau des Fischers, die ein gutes Herz hat, doch dafür sorgt, dass er immerhin in einer Hütte noch schlafen darf, aber auf sein, des Gregorius, masochistisches Bitten hin, schließt der Fischer ihn auf dem Felsen mit Hilfe von Beinfesseln an, damit er, Gregorius, auf diesem Felsen seine Sünden büße. Den Schlüssel, mit dem er die Beinschellen verschlossen hat, wirft der Fischer ins Meer, dazu rufend: Wenn je diesen Schlüssel ich wieder in der Hand habe, dann will ich dich für einen Heiligen halten. Und das meint er auf höhnische Weise zynisch. 17 Jahre überlebt Gregorius auf diesem Stein und nährt sich von nichts anderem als von dem Wasser aus einer Pfütze, die aus einer Quelle gespeist wird. Und dann geschieht wieder ein Wunder. Der Papst ist gestorben, die Römer, das Konklave, kann sich nicht einigen auf einen Nachfolger, und zwei ehrenwerte und hochgeachtete Herren, geistliche Herren, träumen unabhängig voneinander jeder einen Wachtraum, den ihnen Gott eingegeben hat. Es lebe in einem fernen Lande namens Aquitanien ein frommer Mann, er heiße Gregorius, und der allein sei würdig, Papst zu werden, Nachfolger des gestorbenen Papstes zu sein. Und diese Botschaft nun überzeugt die Römer und sie senden die beiden Herren als Legaten aus. 3209. Nun schaffte ihnen Kummer das. Der Stein, auf dem Gregorius saß, der wurde ihnen nicht benannt. Voll Zweifel fuhren sie ins Land. Wohin ihr Weg sie immer trug, da forschten sie nach ihm genug. Doch konnte es ihnen niemand sagen. Da stiegen ihres Herzens Klagen zu dem, der immer schaffte Rat, wenn man um Gnade bei ihm bat. Gott legt es ihnen in den Sinn, wofern sie wollten finden ihn, dass er alsdann zu suchen sei in Wildnis oder Wüstenei. Und also ihren Weg sie nahmen, bis sie in das Gebirge kamen, zu jener Wildnis an dem See. Der Zweifel schaffte ihnen weh, denn nimmer konnten sie's ergründen, wie ihren Herrn sie sollten finden. Da führte sie die Wildnis balde von dem Gefilde nach dem Walde. Sie gingen ohne Weg dahin, wie ihnen beiden riet der Sinn, und irrten bis zum dritten Tag. Ein Pfad nun ohne Hufesschlag, ohne Spur, sich durch des Waldes Dickicht brach. Dem gingen sie voll Hoffnung nach. Der Grasweg führte sie durch Dichtung und wilde Strecken zu der Lichtung, wo an dem See der Fischer saß, wie euch die Meere sagte das, der den gottseligen Gregor so zucht- und sittenlos zuvor in seiner Dürftigkeit empfangen und sich so schlimm an ihm vergangen, dass er dahin in seinem Hass ihn brachte, wo er jetzt noch saß, hoch auf den dürren, wilden Stein, und ihm dort schloss die Füße ein, fest in das schwere Eisenband. Sobald die Alten an dem Strand des Fischers kleines Haus erblickt, da priesen sie sich hoch beglückt, dass sie nach ihrer Mühsal nun die Nacht hindurch dort könnten ruhen. Sie hatten, das war klug bedacht, die Speise mit dorthin gebracht, der sie bedurften, um die Not des Leibs zu fristen, Wein und Brot und andere Dinge noch, die ihnen für solche Reise nötig schienen. Drum nahm auch der Fischersmann gar willig und voll Freuden an die Gäste, die sowohl beraten, versorgt, denn schnell der Schlaue hat erraten, dass dies ihm brächte Nutzen groß. Drum keine Mühe ihn verdroß, sie aufzunehmen auf das Beste, denn gut versorgt sah er die Gäste. Mehr tat er's ihrem Gut zuliebe, als dass er folgte mildem Triebe. Er nahm sie besser auf als den Gast, der arm bei ihm begehrte Rast, Gregorium, den guten Mann. Ihm schien, da wär kein Nutzen dran. Als Ruh sie hatten und Gemach, der Fischer zu den Gästen sprach: »Mir ist wahrhaft Glück geschehen, dass meine Augen sollten sehen, hier also gute Leute. Ich hab gefangen heute mir einen köstlich schönen Fisch.« Der ward gelegt auf einen Tisch bald vor der Herren Angesicht. Der Fischer log wahrhaftig nicht, denn er war mächtig breit und lang. Gern nahm der Fischer in Empfang von ihrem Geld ein gutes Teil, damit den Fisch er ließe feil. Nachdem er so das Geld empfangen, ward er von ihnen angegangen, den Fisch doch selber auszuweiden. Nun fing er an, ihn aufzuschneiden, dass sie es alle sahen an. Da fand der geldbegierige Mann den Schlüssel in des Fisches Magen, von dem zuvor ihr hörtet sagen, mit dem Gregor erbarmungslos der Glieder Fesseln. Er verschloss vor 17 Jahren und den er tief warf in den See, wobei er rief, wenn er zu irgendeiner Stunde einmal könnt aus dem Meeresgrunde den Schlüssel wiederfinden, so wär Gregor ohne Sünden. Als er ihn in dem Fische fand, hat er sogleich bei sich erkannt, wie er getan, so freventlich. Mit beiden Händen fuhr er sich in wilder Hass da in das Haar. Geholfen hätt ich ihm für wahr, wär ich gewesen nahebei, wie sehr ich ihm auch zornig sei. Und da er raufte sich genug und an die Brust sich heftig schlug, da fragten beide Herren den Wirt, was ihn doch machte so verwirrt, weil sie ihn sahen, so heftig klagen. Da hub er an, den Zweien zu sagen von seinem Gast Gregorius, der Meere Anfang und Beschluss. Mich dünkt, verlorene Mühe es wäre, wenn ich euch hier die ganze Meere zum zweiten Male wollt heben an, die ich euch eben kundgetan. Aus einer Rede würden zwei. Die Boten wurden froh dabei, denn bald ward es bewusst den Zweien, dass es derselbe müsste sein, zu dem Gott selber ihnen riet, den ihnen er zum Papst beschied. Und diese Schlüsselszene, die wollen wir sowohl mittelhochdeutsch wie in Thomas Manns Version noch einmal erfahren und zur Kenntnis nehmen. Nun also zerlegt, tranchiert der Fischer den Fisch. Du begund er ihn zu fällen, dass sie es alle sahen an. Du fand der schatzgierige Mann den Schlüssel in seinem Magen, von dem er eher hortet sagen, da er Gregorium mitte bis los mit unsüßem Sitte vor 17 Jahren eh. Unde warf ihn in den See und sprach, zes welcher Stunde er den Schlüssel funde, us des Meeres Ünde, so wär er ahne Sünde. Do er ihn in dem Fische fand, do erkannt er sich zur Hand, wie er getoppet hatte, und fiel sich also drahte mit beiden Handen in das Haar. Ich, sagt Hartmann, ich hätte ihm geholfen für wahr, und wär ich ihm gewesen bi, sie erbeugen, zornig, ich ihm anders sie. Do er sich geraufte genug und sich zu den Brüsten geschlug, do fragten ihn die Herren, was ihm möchte gewähren, do sie ihn so Türe sahen klagen. Nu begund er in viel Rechte sagen um Gregorium, seinen Gast, das in des Meeres nicht gebrast. Ich wähn, sagt Hartmann, ich wähn es unnütze wäre, ob ich das fordermehre, ü nu aber andersstund mit ganzen Worten täte kund, so würden einer redde zwei. Die Botten wurden harte froh, wann sie spürten an dem Meere, dass es derselbe wäre, an den in Gott selbe riert und in Seba best beschiert. Und nun aus dem Erwählten. In dem Augenblick aber ertönte ein heiserer Schrei von dort, wo der Fischer sein Werk mit dem Fische tat, ein Ruf des Schreckens und bassen Erstaunens, der die Herren auffahren und nach dem Rufer ausschauen ließ. Die Frau aber wandte sich jäh, wies mit gestrecktem Arm dorthin, woher der Aufschrei gekommen, und, als ob sie wüsste, was dort sich enthüllte, rief sie wie im Triumphe: da habt ihr's, da habt ihr's!« So blieb sie stehen, die Hand weit ausgestreckt. Die Herren aber machten sich auf, hinüber zum Herd, wo der Fischer sich schreckensvoll hören ließ. »Er ist's! Ich seh ihn wieder und halt ihn! Geborgen ist er vom Grunde! Steh Gott mir bei!« Auf schleimigem Brett lag der Fisch, geschabt und geschlitzt. Der Mann aber hielt in sudligen Händen ein Ding, einen Schlüssel, den starrte er an. »Weh mir! Er ist's und kein anderer!« Geborgen aus Wellentiefe, in Fisches Magen. Der Magen, gleich sah ich ihm Seltsames an und schnitt es heraus. Er war es, ich halt ihn, helf Gott mir, Sünder. Und er wankte zum Tisch. Auf den stieß er die Ellbogen und vergrub die sudligen Hände im Haar mitsamt seinem Funde. Zu ihm traten die Herren. Indes sein Weib, gleich wie in Ekstase, noch immer stand, die Hand ausgestreckt dorthin, von wo ihr Mann bereits fortgewankt. »Freund«, sprach mit tiefer und sanfter Stimme Liberius, denn er war es, er und Sextus Anicius Probus, sie waren es, diese Fremden, dass ich die alten Bekannten nur endlich bei Namen nenne. »Freund«, sagte der Presbyter, »sprich zu uns und erleichtere dein Herz, indem der Magenfund die Erkenntnis alten Fehles erweckt zu haben scheint. Sieh in mir deinen Beichtiger. Was ist's mit dem Dinge, dem Schlüssel in deinen Händen?« Da richtete der bleiche Mann sich auf und tat seine Beichte, während sein Weib mit gefalteten Händen neben ihm kniete. Von dem weglosen Mann in der Bettlerhülle sprach er, der vor vielen Jahren vor die Hütte gekommen und dem er Hohn und Hass geboten, die Menge ihm auch gar nicht Obdach gewährt hätte ohne die Fürbitte der Frau. Gestäubt habe er ihn mit schnöden Worten, da er ihn für einen Trügener gehalten, und alle diese habe der Mann in Demut hingenommen, mit büßer Sanftmut, ihn auch endlich nach einem wilden Ort befragt, wo er äußerste Buße tun könne, seinen Sünden gemäß. Zum Grimmensteine draußen im See habe er ihn am Morgen gebracht und ihn da ausgesetzt, nach seinem Wunsch zwar, aber mit Bosheit, um ihm die Heuchelei zu versalzen, und ihm zum Überfluss ein sperrbares Beineisen angelegt, den Schlüssel aber hinaus in den See geworfen und sich verwünscht, wenn er den je wieder sähe und berge ihn aus der Wellentiefe, dann wolle er glauben, dass der Mann ein heiliger Büßer sei und ihm abbitten. »Verwünscht, verwünscht«, stöhnte er, »Gott hat mich gestraft und mich geschlagen mit einem Wunder nach so langer Zeit. Da seht den Schlüssel verschlungen vom Fisch, gefunden in Fisches Magen, das Zeichen Gottes, verklärend für jenen, verdammend für mich, der den Heiligen verhöhnt und sich zum Höllenroste verwünscht hat. Denn zur Abbitte ist es zu spät.« Und der Fischer stieß wieder die Ellbogen auf den Tisch und wühlte die Hände ins Haar. Wir merken, exakt tut Thomas Mann das, was Hartmann sich verboten hat. Er erzählt die Vorgeschichte noch einmal, die wir bereits kennen und die Hartmann als zweite Rede verwarf. Als er den Zwein bestimmt und klar gemacht, die Meere offenbar und seine Beichte kundgetan, da fleht er sie fußfällig an, dass sie doch irgendeinen Rat ihm gäben für die Missetat. Als sie die große Reue mit gottergebener Treue ersahen an dem Armen, da fühlten sie Erbarmen mit ihm und sagten ihm, dass er von seinem Frevel desto eher noch könnte frei und ledig sein, wenn er zu führen sie zum Stein, am andern Morgen wär bereit. Nun sahen die Greise ihm vor Leid die Augen überwallen und heiße Zähren fallen herab in seinen grauen Bart. Er sprach: »Was nützet diese Fahrt? Von Herzen gern weiß ich euch hin, doch bringt die Fahrt euch nicht Gewinn. Wohl weiß ich's, er ist lange tot. Ich ließ ihn in so mancher Not zurücke auf dem wilden Steine. Müsst er davon nur dulden, eine, kein Leib könnt deren sich erwehren, also von diesen Nöten. Nicht dürft ich hoffen und begehren, dass wir ihn lebend finden. Wär er vor kalten Winden und grimmem Froste nicht verdorben, er wär vor Hungersnot gestorben.« Doch kannten sie die Allgewalt, die Gott bewies so mannigfalt, wenn es sein Wille, ihn zu hegen, dass ihn dann sicherlich sein Segen vor aller Drangsal hätt bewahrt. Nachdem sie zu der kurzen Fahrt ihn hoch und teuer angemahnt, gelobt es ihnen in die Hand. 3371 folgende. Des Morgens machten sie darauf sich nach dem wilden Steine auf. Sie haben hart sich angestrengt, die Barke durch die Flut gezwängt, dass nach dem Stein sie kämen und dorten bald wahrnehmen, wo doch wohl hausen möcht Gregor, der Martyrleben sich erkor. An Leib ein wunderschöner Mann, so vermuten die beiden, sonst versteht man jetzt den Text nicht. Sie vermuten also, an Leib ein wunderschöner Mann, dem nimmermehr man sähe an des Hungers oder Frostes Leid, der hagern Armut Bitterkeit, dem Zier den edlen Leib umflösse, den reichen Kleiders Zier umschlösse, so daß man in so schönem Kleide, von also köstlichem Geschmeide, von Golde rot, von Seiden blank, wohl niemand träf sein Leben lang, daß seinem Leib so herrlich stände. Sie glaubten, daß man ihn dort fände, gar froh, und hellen Augs erginge und liebe Freunde auch empfinge, umwallt von goldig farbnem Haar, daß ihr wohl Lust empfändet, gar zu schauen, den Mann von solcher Art mit einem wohlgeschornen Bart umkleidet, so von schönstem Glanze, als ob es sollte gehen zum Tanze, die Beinkleid also angetan, wie es am besten zieren kann. Jedoch den fanden sie nicht so, der mochte weilen anderswo. Nun höret, wie sie ihn gefunden, als sie begannen zu erkunden, ihn auf dem wilden Steine, da ward der Gut und Reine bald ihres Kommens inne und sann, wie er entrinne. Sein Schamgefühl, das war zu groß, dieweil er war ganz nackt und bloß. Doch konnte er nicht laufen flink, weil eine Eisenfessel hing an jedem Bein, die hemmt die Glieder. Er stürzte auf den Felsen nieder und wollte sich so verbergen da. Er brach, als er sie kommen sah, sich Blätter, daß die Scham sie hielten. So fanden sie den Gotterwählten auf Erden hier mit Not beladen, jedoch bei Gott in hohen Gnaden, missachtet von den Menschen allen, jedoch bei Gott ein Wohlgefallen. Der arme Dulder dorten war bewachsen ganz und gar mit Haar. Es war gar struppig ihm behaart, die Haut und struppig Haupt und Bart, schön lockig in vergangener Zeit, doch schmutzig nun von Müh und Leid. Einst waren ihm die Wangen von Röte schön umfangen und Weiße mischte sich darein, verleihend lichten Glanz und Schein. Nun dunkel, eingefallen ganz, das Antlitz bleich und ohne Glanz. Einst strahlte ihm so hell und klar in frohem Glanz sein Augenpaar, der Mund, er lachte freudenreich. Nun aber war er kalt und bleich, die Augen tief und trüb und rot, wie es des Mangels Last gebot. Und dazu waren sie umstarrt von Brauen lang und rau und hart. Einst voll an seinen Gliedern allen das Fleisch, nun aber abgefallen, dass es kaum deckte das Gebein. Schwach war er wie ein Kindelein an Beinen und an Armen, es möchte Gott erbarmen. Diesen jammervollen Zustand des 17 Jahre lang mangelleidenden Einsiedels auf dem Stein, den wollen wir noch einmal mit Lothar lesen, und zwar nicht zuletzt, weil Thomas Mann entweder bewusst missverstanden hat oder aber tatsächlich das Lexikon, das Mittelhochdeutsche, dessen er sich bediente, nicht richtig benutzt hat. Es heißt dann also in dem Urtext immer wieder diese Gegenüberstellung, einst und jetzt, jetzt und einst. Eh waren im Fürwahr die Augen gelf und klar, der Munze Freudengestalt, nu bleich und kalt, die Augen tief, trübe und rot, als es der Mangel gebot, mit Brauen behangen, Ruhen und Langen, eh groß zu den Litten allen das Fleisch, nu zur gefallen uns an das Gebeine. Er war so gelieche Kleine, an Beinen und an Armen, es möchte Gott erbarmen. Es waren ihm also die Glieder so geschrumpft und das Fleisch war zurgefallen, zerfallen uns an das Gebeine, das heißt bis an die Knochen. Und nun Thomas Manns Version. Zeit, sage ich, will dann wenig besagen. Sie büßt dann Dimension ein und schrumpft zusammen, wie der verkrümmte Erdsäugling auf dem Steine im See es tat, der mit der Zeit so zwerghaft klein wurde, wie nach den Autoren der unfertige und unreine Frühmensch es war, der noch nicht menschenwürdige Speise genoss. Schließlich, nach etwa 15 Jahren, war er nicht viel größer als ein Igel, ein filzig-borstiges, mit Moos bewachsenes Naturding, dem kein Wetter mehr etwas anhatte, und an dem die zurückgebildeten Gliedmaßen, Ärmchen und Beinchen, auch Äuglein und Mundöffnung, schwer zu erkennen waren. Zeit kannte es nicht. Der Mond wechselte. Die Sternbilder stellten sich um, verschwanden vom Himmel und kehrten wieder. Die Nächte, mondhell oder finster und triefend, eisig durchstürmt oder voll Schwüle, verkürzten sich oder nahmen zu. Unter all dem aber machte das moosige Wesen, wenn es nicht schlief, seinen kriechenden Weg zur Mutterbrust und kehrte gesättigt und etwas sabbernd an den Rand zurück, wo der Büßer einst abgesetzt worden war. Hätte durch Zufall ein Schiff auf dem See sich dem entlegenen Felsen genähert, nichts Auffälliges wären die Bootsleute dort oben gewahr geworden. Diese merkwürdige Vorstellung, dass Gregorius schrumpft, bis auf das Maß etwa des Urmenschen, der noch nicht Mensch genannt werden konnte, mag Thomas Mann gewonnen haben aus dem Missverständnis jener Stelle, die da heißt, er war so gelieche Kleine an Beinen und an Armen. Nun heißt das aber, mittelhochdeutsch klein heißt nicht unbedingt klein, sondern heißt eben reduziert, schmächtig, zierlich, eingeschrumpft. Und so will offenbar Thomas Mann entweder glaubend, es sei tatsächlich Gregorius klein geworden, oder aber in dem Bedürfnis, die totale Reduktion auf einen vitalen Kern herzustellen, so will er dann uns glauben machen, es sei Gregorius in Igelgröße ein moosiges Wesen geworden. Das weicht nun ab vom Vorbild. Und so muss Thomas Mann also Sorge tragen, dass er ihn, seinen Gregorius, auch wieder wachsen lässt, ihn also wieder restituiert. Wie macht er das? Indem er resoniert: Nur ich, sagt der Geist der Erzählung, nur ich, als alles vorwissender Erzähler, bin vollkommen heiter und unbekümmert. Denn mir liegt offen, auf wie leichte und natürliche Art dies Dilemma, der Widerspruch zwischen Gregors verzwergter Missgestalt und der Hoheit des Amtes, zu dem er berufen, unterwegs sich löste und zur größten Genugtuung und Beruhigung der römischen Herren, ehe 2 Stunden um waren, kein struppiges, verhorntes und verzotteltes Naturding mehr, sondern ein ansehnlicher Mann, seinem Alter nach gegen 40, mit ihnen im Boote saß, wohlgebildet am Leibe, mit langem schwarzen Haare zwar und das Gesicht von schwarzem Bartwuchs behangen, ohne dass der jedoch die Annehmlichkeit seiner Züge ganz zu verdunkeln vermochte. Wie die Herstellung geschah? »Mich hungert und dürstet«, sagte er nach wenigen Ruderschlägen des Fährmannes, und beschämt, weil man vor Niedergeschlagenheit nicht selbst an Bewirtung gedacht, bot man ihm von dem im Boote verwahrten Wein und Weizenbrot. Er aß vom Brote, trank von dem Wein, und von dem Augenblick an begann in stillem und stetem, überstürztem Vollzuge, ich möchte sagen, ohne viel Aufhebens von sich zu machen und, wie ich versichere, ohne dass diejenigen, die davon Augenzeugen waren, sich eigentlich darüber verwundert oder gar entsetzt hätten, die Wandlung. Und hier spielt Thomas Mann ja zweifellos sehr subtil an auf das Geheimnis der Eucharistie, die Wandlung nämlich. Gregorius verlangt nach Brot, verlangt nach Wein, also nach Christi Blut und Fleisch. Das ist die zusätzliche Bereicherung dieser Szene, die Thomas Mann dem Missverständnis, dem tatsächlichen oder gewollten Missverständnis des Adjektivs Kleine entnommen hat.